wenn die blühenden Landschaften nur noch Rentnerländer sind und gar keine Jugend mehr haben und sofort entindustrialisiert wurden. Der Kern Mitteldeutschlands, Industriezentrum Europas, gell? Aber ein gutes Jahrzehnt später hat es die Verursacher auch schon erwischt. Und wir hatten die alten Bundesländer auch schon deindustrialisiert. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit der Geschichte, sage ich. Jetzt haben wir die ruinösen Straßen. Allein in Hamburg hätte man das nie für möglich gehalten. Und Westmecklenburg hat die schönsten und braucht sie gar nicht, weil nichts mehr los ist, außer etwas Tourismus. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit der Geschichte, sage ich. Und da höre ich in meinem Deutschlandfunk, wo ich immer mal einen bemerkenswerten Vortrag seit meinen 60er Jahren in Leipzig gelauscht habe, man könne so etwa statistisch, jedenfalls in unserer deutschen Nationalgeschichte sagen, aller 50 Jahre werde alles auf den Kopf gestellt.